DIY or die. Die Hardcore-Punk-Sendung auf Radio Z. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe DIY or Die im Dezember, die letzte Ausgabe im Jahr 2014. Heute sind wir zu zweit im Studio. Heute ist jemand aus Leipzig da, der mal aus Nürnberg war. Ja. Hallo. Genau, ich habe, glaube ich, das letzte Mal hier mitgemacht, mit moderiert und Musik gespielt. Vor einem Jahr, glaube ich. Und jetzt habe ich ein Jahr Pause gemacht und bin auch mal ganz froh, wieder dabei zu sein, auf jeden Fall. Ja, schön, dich wieder hier im Studio begrüßen zu dürfen. Was hast du denn mitgebracht? Du hattest jetzt ein Jahr Zeit, dir Platten zu besorgen. Jetzt bin ich mal gespannt, was du zu bieten hast. Genau, ich habe gleich was relativ Aktuelles mitgebracht, und zwar einen Sampler. Und zwar, der Sampler heißt Punk 45, das ist eine Sampler-Reihe unter dem Namen Punk 45. Das ist jetzt schon die Volume 3 in dieser Reihe mit dem Titel Sick on You, One Way Spit, After the Love and Before the Revolution. Und auf diesem Sampler sind zu finden, ich glaube, es ist eine Doppel-LP, vornehmlich Songs unter dem Genre Proto-Punk zwischen 1969 und dem Jahr 76, also alles Musik sozusagen, bevor es wirklich so Punk gab, also Proto-Punk. Genau, und erschienen ist dieser Sampler auf dem Londoner Label Soul Jazz Records, also eigentlich was sehr Unpunkiges, aber die haben jetzt seit letztem Jahr oder vorletztem Jahr diese Sampler-Reihe gestartet. Und ich habe mir schon den ersten Teil gekauft und war davon sehr begeistert. Und jetzt den dritten Teil auch, und muss auch sagen, dass da wunderbare Stücke drauf sind. Alles von ziemlich unbekannten Bands. Genau, und ich fange jetzt einfach gleich an mit zwei Songs. Einmal mit The Hammersmith Gorillas, einer Band aus England, die einen Song rausgebracht haben mit dem Titel You Really Got Me aus dem Jahr 1974. Und danach hört ihr von The Killer Kane Band, einer US-amerikanischen Band, den Song Mr. Cool aus dem Jahr 1976. Viel Spaß also. So, das waren gerade eben The Killer Kane Band mit dem Song Mr. Cool und davor haben wir gehört The Hammersmith Gorillas mit dem Song You Really Got Me. Und diese Songs sind veröffentlicht worden und zwar auf dem Sampler Punk 45, Sick on You, One Way Spit, After the Love and Before the Revolution. Ein Sampler mit Protopunk zwischen 69 und 76. Und da ich diesen Sampler so großartig finde, spiele ich auch noch zwei weitere Songs. Es ist auch eine Doppel-LP, wie vorhin schon ausgeführt. Deswegen hat man circa 20 Songs und ich spiele jetzt vier. Das hat man vielleicht einen kleinen Einblick davon, was einen so erwartet. Genau, und als nächstes hören wir einmal The Hollywood Brats mit dem Song Sick on You. Aus dem eine Band aus England, die den Song 1975 veröffentlicht haben. Und danach hören wir die US-amerikanische Band Solar X mit dem Song Space Age Love. Thank you. So, das waren gerade eben Solar X mit dem Song Space Age Love. Und davor haben wir gehört The Hollywood Brats mit dem Song Sick on You. Die ganzen vier Songs, die ich jetzt gespielt habe, sind veröffentlicht auf dem Sampler Punk 45 Volume 3. Erschienen ist das Ganze auf Soul Jazz Records. Auf jeden Fall mal auschecken, das lohnt sich. Und ihr werdet genauso begeistert sein wie ich. Und hier geht's weiter, auch mit aktuellen Platten. Ja, mit mehr oder weniger aktuellen Platten. Ich habe heute nur oder fast nur Platten dabei, die ich schon mal vorgestellt habe, weil wir uns, wie ich anfangs schon gesagt habe und ihr sicher wisst, am Ende des Jahres 2014 befinden, habe ich heute so ein bisschen meine Highlights des Jahres 2014 mitgebracht. Damit meine ich vor allem Platten, die mich das ganze Jahr über so ein bisschen begleitet haben und begeistert haben. Sind nicht jetzt alles Platten, die 2014 erschienen sind. Eine der Platten, die ich auch vorstelle, ist zum Beispiel auch 2013 erschienen, aber who cares? Genau, beginnen möchte ich mit einer Band von Freunden von mir aus Erlangen und Beistein, jetzt Stuttgart. Und zwar I Refuse. Die Platte habe ich, glaube ich, letzte Sendung schon vorgestellt. Deswegen möchte ich jetzt gar nicht so viel dazu sagen, außer dass ich diese Platte sehr schön finde. Auch nach dem ebenfalls sehr guten Demo jetzt endlich mal was von I Refuse auf Schallplatte. Und das kann sich sehen und hören lassen. Erschienen ist die Platte mit dem Titel Öffnen, Atmen auf Prügelprinz Records und Double Bind Records. Und von der Platte hört ihr den ersten Song Helden der Reproduktion. Und danach hört ihr eine Platte, die ist, glaube ich, 2013 schon erschienen, aber ich habe sie mir erst 2014 gekauft. Und die Band war auch Anfang 2014 auf Tour. Die Rede ist von The Estranged aus Portland, die ihre dritte LP dann auf der Tour dabei hatten. Und ich finde, das ist ihr der beste. Sie ist selbst betitelt, also hat keinen Namen und ist wesentlich düsterer, langsamer und auch rockiger als die beiden Vorgänger. Und ja, ich finde sie einfach spannender. Ich fand die vorherigen Platten zwar schon sehr cool und sie haben auch den Test of Time bis heute bei mir bestanden. Also sie laufen immer ab und zu mal. Aber sie waren doch, hatten, finde ich, immer einige Füller, finde ich zumindest. Und auf der Platte finde ich wirklich jeden Song mega stark. Und ich würde fast sogar so weit gehen, dass es für mich die Platte des Jahres ist oder Punkplatte des Jahres ist, weil ich sie einfach wirklich das ganze Jahr über mehr oder weniger immer wieder gehört habe. Live hat mich die Band auch total überzeugt. Vielleicht noch so ein bisschen die Facts. Erschienen ist es auf Sabotage Records in Europa, wo sie jetzt in Amerika erschienen ist, ist mir entfallen. Aber ihr könnt sie auf jeden Fall über Sabotage bestimmt erwerben. Und da hört ihr den ersten Song auf der B-Seite von Estranged, und zwar Over and Over. Viel Spaß. Das waren die Estranged mit Over and Over von ihrer dritten LP, erschienen auf Sabotage Records. Und davor habt ihr die großartigen I Refuse aus Erlangen gehört mit dem Song Helden der Reproduktion. Genau. Von ihrer Öffnen Atmen LP, erschienen auf Prügelprinz und Double Bind Records. Genau. Und ich mache jetzt hier weiter mit zwei Platten, die ich dabei habe, zwei LPs, wo ich vielleicht sagen würde, dass das die Platten also des Jahres für mich sind. Also beide nicht in diesem Jahr erschienen, aber dennoch, ich habe sie in diesem Jahr erstanden und fand es so die besten Platten, die ich mir in diesem Jahr besorgt habe. Und dabei handelt es sich zum einen um die erste LP von den großartigen Big Boys, die letztes Jahr wieder veröffentlicht wurde. Die Platte heißt Where's My Towel im Industry Standards. Genau, und das ist die erste LP-Veröffentlichung dieser Band aus dem Jahr 1981. Erschienen ist diese Wiederveröffentlichung auf Modern Classic Recordings und Light in the Attic. Genau, ist auf jeden Fall großartig. Eine Band, die einen wirren Mix aus Punk, Pop, Funk und Rock'n'Roll, alles Mögliche gemacht hat. Und ich bin auf jeden Fall total begeistert. Und davon hört ihr den Song Identity Crisis. Und die zweite Platte, die ich vorstellen möchte, ist von einer englischen Band, die Animals and Men. Da ist eine LP 2009 erschienen auf Mississippi Records. Hierbei handelt es sich um eine Zusammenstellung von Singles und Demos aus den Jahren 1979 bis 1983. Und ich habe von der Band davor noch nie was gehört und bin total überbegeistert. Irgendwie eine ganz wirre Mischung aus so England, Punk, total rudimentär und US-amerikanischem Rock'n'Roll mit Mundharmonika. Hört sich erstmal wirr an, aber total mega gut. Und da hört ihr den Song It's Hip, der wahrscheinlich beste Song auf dieser Zusammenstellung. Genau, aber jetzt geht's erstmal los mit Big Boys und dem Song Identity Crisis. Identity crisis. What's my name? So, das war gerade der Song It's Hip von der Band Animals and Men. Und davor haben wir gehört Big Boys mit dem Song Identity Crisis. Genau. Ja, noch ein eine Platte, die ich dabei habe, die wir auch hier schon ausgiebig vorgestellt haben. Mehrere Songs haben wir von der Platte gehört. Und es liegt daran, dass diese Platte, die ich dabei habe, ein Sampler ist. Und zwar der... Ich sehe gerade hinten 2013 erschienene Sound, die Alarms, Sampler von Maximum Rock'n'Roll, habe ich mitgebracht. Nicht unbedingt, weil es so meine Lieblingsplatte des Jahres war, weil ich schon sagen muss, dass viele schwache Songs meiner Meinung nach drauf sind oder zumindest Songs, die mir jetzt nicht so zusagen, auch vom Punk-Hardcore-Genre her. Aber dennoch denke ich, dass der Sampler es verdient hat, erwähnt zu werden, alleine schon, weil ich immer die ganze Intention, die hinter diesem Sampler steht, sehr cool finde, einen internationalen Fokus auf Punk und Hardcore eben zu liefern, Underground-Bands die Möglichkeit zu geben, auf Vinyl zu veröffentlichen. Also man findet auf dieser Platte nicht nur irgendwelche gehypten Bands, die eh schon jeder kennt, sondern wirklich auch Bands, die für uns auch oder für mich auch total neu waren, aus Ländern, wo ich wahrscheinlich keine einzige Platte zu Hause besitze. Und das muss ich sagen, ist immer eine Sache, die ich am Maximum Rock'n'Roll, also nicht nur an ihren Sampler-Outputs, sondern auch am Magazin sehr schätze, dass da doch ein sehr großer Fokus auf nicht so abgehypte Länder wie USA oder Skandinavien, also skandinavischen Länder gesetzt wird, sondern eben halt auch Südamerika, Asien und auch andere Punk-Szenen ihren Stellenwert bekommen, den sie genauso verdienen. Und ich spiele zwar jetzt natürlich wieder nur Bands aus den Ländern, wo wir eh schon alle hunderte Bands kennen, aber trotzdem, checkt den Sampler aus, checkt Maximum Rock'n'Roll aus, lernt Bands kennen. Ich spiele drei der Songs, die mir auf dem Sampler am besten gefallen haben. Los geht's mit Ruidosa Immundicia aus Österreich mit dem Song Deception oder wie auch immer. Deception. Danach Enter You aus Italien mit Luci Ombre. Und danach dann eine New Yorker Band Nuclear Spring mit dem Song In the New Regime. Alle drei Songs sind auf dem Sound the Alarms Sampler von Maximum Rock'n'Roll. Viel Spaß mit Hardcore International. Yeah! Das waren Nuclear Spring aus New York. Davor habt ihr gehört Enter You aus Rom und davor Rui Rosa Immondizia aus Wien. Alle Songs auf dem Sound the Alarms Sampler vom Maximum Rock'n'Roll Fanzine. Genau. Wir kommen zum Veranstaltungskalender. Ist noch einiges geboten, auch noch im Jahr 2014. Los geht es am Mittwoch, also übermorgen, am 24. Dezember in der Desi. Dort findet, wie die letzten Jahre auch, ja ein nettes Weihnachtsparty-Chain statt. Zu hören wird es geben das Beste aus Post-Punk, Punk, Proto-Punk, New Wave, Pop, Power-Pop, und was immer unser euer Herz begehrt. Los geht es da. Ab 10 Uhr ist die Desi offen. Man kann dann auch kommen. Aber Musik wird es aufgrund der Feierlichkeiten zu Jesus Geburtstag erst um 0 Uhr gehen. Weil es gibt ja einen Grund zu feiern, aber leise. Genau. Dann am Tag darauf, am Donnerstag, ist ein Hardcore-Konzert im Projekt 31 in Nürnberg. Am 25.12. We Will Fly und Nervous aus Berlin. Dann am Samstag diese Woche, den 27.12. auch im Projekt 31 in Nürnberg, Praise aus den USA zusammen mit Skaggs und Dogchains. Skaggs sind aus Nürnberg und Mannheim und Dogchains aus Schweinfurt, müsste Schweinfurt sein. Dreimal Straight Edge, Hardcore, Punk. Dann am Sonntag, also am 28. Dezember, das letzte Punk-Highlight diesen Jahres in München im Café Marat spielen zwei Bands, die man nicht so oft zu sehen bekommt. Und zwar einmal die sehr, sehr tollen 1981 aus Finnland, großartiger Anarcho-Punk, zusammen mit einer japanischen Band Schizophrenia. Die machen wilden Pogo-Punk und der hört sich so an. Wir hören den Song Resistance, Schizophrenia. Das waren Schizophrenia aus Japan mit dem Song Resistance von ihrer Don't Give Up 7 Inch, erschienen auf Hardcore Survives. Live zu sehen sind die kommenden Sonntag, den 28.12. im Café Marat in München, zusammen mit den ebenfalls sehr, sehr guten 1981 aus Finnland. Genau, weiter geht's dann im neuen Jahr für Leute, die wirklich am 1. Januar auf ein Punkkonzert gehen wollen oder können, gibt es die Möglichkeit zur Panzerband zu gehen, einer Deutsch-Punk-Band aus Flensburg, die spielen im Projekt 31 am Donnerstag, den neuen Jahr, 1. Januar. Genau, dann weiteres sehr gutes Konzert in Nürnberg im Zentralcafé im K4 am Freitag, den 9.1. Humanabfall mit Post-Punk aus Stuttgart, Piss mit auch Raw Pogo Punk D-Beat aus Berlin. Und Friends of Gas, eine Post-Punk-Band aus München. Dann ein weiteres Highlight im neuen Jahr dann. Am Mittwoch, den 21. Januar, spielen zwei sehr großartige Bands im Projekt 31 in Nürnberg. Und zwar einmal Trance aus Mallorca, Spanien, zusammen mit Suicidas, einer Band aus Wien und Barcelona, also zwei Leute aus Wien, eine Person aus Barcelona. Vorhin haben wir Ruidosa Immundicia gehört, ebenfalls aus Wien, das bei Suicidas, Ruidosa Immundicia, selbe Sängerin, aber kein Hardcore, sondern richtig toller spanischer Punkrock. Und da habe ich auch einen Song mitgebracht zum Reinhören und auch als Empfehlung, sich auf dieses Konzert zu begeben. Von ihrer ersten 7-Inch hört ihr den Song Corriendo a Oegas. Der letzte Song auf der B-Seite, ein sehr schöner, trauriger, melodischer Punk-Song von den großartigen Suicidas. Viel Spaß! Das waren Suicidas mit Corriendo a Ciegas, live zu sehen am Mittwoch, den 21. Januar, zusammen mit Trance aus Mallorca im Projekt 31 in Nürnberg. Genau, das waren dann eigentlich auch schon die Veranstaltungstipps für den Januar. Am Montag, 26. Januar, ist dann die nächste DIY or Die-Sendung. Wir verabschieden uns. Es gibt noch einen schönen Outro-Song, zu dem noch gesagt werden sollte, dass wir vorhin beim wunderschönen Intro-Song vergessen haben zu sagen, was das für eine Band ist. Und zwar haben wir gehört die Testors aus New York mit dem Song Together. Und als Outro gibt's die B-Seite Time is Mine. Die Single wurde wieder veröffentlicht auf Windian Records in den USA. Und ja, checkt es aus. Eine der ersten richtig fetten New Yorker Punkbands. Und wir verabschieden uns. Genau. Und noch ganz kurz den Hinweis. Ihr findet alle Infos und die Playlist natürlich auf unserem Blog. Und zwar unter diyordie-radio.blogspot.com. Genau. Und jetzt noch viel Spaß mit den Testors und möge die Macht mit euch sein. Wir sehen uns im neuen Jahr oder auf den Punk-Konzerten im Dezember.